SWR 2 Hörspiel. Billy reiste durch die Zeit und landete im Zoo von Trelfalmador. Er war 44 Jahre alt und unter einer geodätischen Kuppel ausgestellt. Er saß bequem in dem Sessel, in dem er sich auf seiner Reise durch das All in den Schlaf gewiegt hatte. Ich bin nackt. Die Trelfalmadorier interessierten sich halt für seinen Körper. Meinen ganzen Körper. Tausende von Besuchern standen draußen und hielten ihre Händchen hoch, damit ihre Augen ihn sehen konnten. Er war bereits seit 6 irdischen Monaten auf Trelfalmador. Er hatte sich an die Zuschauer gewöhnt. Ein Fluchtversuch kommt ja auch nicht in Frage. Die Atmosphäre außerhalb der Kuppel besteht aus Cyanid. Und die Erde ist knapp 714 Milliarden Kilometer weit weg. Billy war dort im Zoo in einem simulierten Erdhabitat ausgestellt. Die Einrichtung bestand hauptsächlich aus Möbeln, die aus dem Kaufhaus Sears Roebuck in Iowa City, Iowa gestohlen worden waren. Es gibt einen Farbfernseher und ein Schlafsofa. An beiden Enden des Sofas sind Tischchen, auf denen Lampen und Aschenbecher stehen. Es gibt eine Bar mit 2 Hockern und einen kleinen Billardtisch. Der ganze Raum ist mit goldfarbenem Teppichboden ausgelegt. Abgesehen von der Küche und dem Badezimmer und dem eisernen Gullideckel in der Mitte des Zimmers. Auf dem Wohnzimmertisch vor dem Sofa liegen ein paar Zeitschriften. Es gibt einen Stereo-Plattenspieler, der funktioniert. Der Fernseher nicht. Auf dem Bildschirm klebt ein Foto von einem Cowboy, der einen anderen Cowboy erschießt. Wie das so ist. Es gab in diesem Kuppelbau keine Wände. Billy konnte sich nirgends verbergen. Die mintgrüne Badezimmereinrichtung war für jeden sichtbar. Billy stand jetzt von seinem Sessel auf, ging ins Bad und pinkelte. Der Zoowärter draußen stand auf einem Podest und erläuterte, was Billy tat und warum. Die Erklärungen des Wärters wurden telepathisch übertragen. Er stand einfach da und sandte seine Gedankenwellen in die Menge. Auf dem Podest stand noch das kleine Tasteninstrument, mit dessen Hilfe er die Fragen der Zuschauer an Billy weiterleiten konnte. Sind Sie hier glücklich? In etwa so glücklich, wie ich auf der Erde war. Was bedeutet Zeit für Sie? Billy hatte längst aufgegeben, es zu erklären. Also musste der Wärter draußen es beschreiben, so gut er konnte. Stellen Sie sich vor, dass Sie an einem gleißenden, klaren Tag hinter einer Wüste einen Gebirgszug betrachten. Sie können den Blick auf einen Gipfel richten, auf einen Vogel oder eine Wolke oder auf einen vor Ihren Füßen liegenden Stein. Sogar in einen hinter Ihnen liegenden Canyon können Sie sehen. Aber unter Ihnen ist dieser arme Erdling und sein Kopf steckt in einer Stahlkugel, die er niemals abnehmen kann. Es gibt nur ein Guckloch, durch das er sehen kann. Und angeschweißt an das Guckloch ist ein 2 Meter langes Rohr. Zudem ist der Erdling an ein Stahlgitter geschnallt, das mit einem offenen Güterwaggon verbolzt ist. Und er kann weder den Kopf bewegen, noch das Rohr berühren. Alles, was er sehen kann, ist der kleine Punkt am Ende des Rohrs. Aber der Waggon bewegt sich. Manchmal kriecht er langsam über die Schienen, manchmal rast er und immer wieder bleibt er stehen. Es geht bergauf und bergab, über kurvige und gerade Strecken. Was immer er durch sein Rohr sieht, dem armen Erdling bleibt nichts, als sich zu sagen: Das ist das Leben. Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. Ein Pflichttanz mit dem Tod. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Vonnegut. Aus dem Amerikanischen von Gregor Henz. Zweiter Teil: Aschenputtel. Was ist das Wertvollste, das Sie bisher auf Trelfalmador gelernt haben? Wie es zum Beispiel möglich ist, dass die Einwohner eines ganzen Planeten in Frieden miteinander leben. Wie Sie wissen, stamme ich von einem Planeten, der seit Anfang der Zeiten von sinnlosem Gemetzel heimgesucht wird. Ich selbst habe Schulmädchen gesehen, die bei lebendigem Leib in einem Wasserturm gekocht wurden. Von meinen eigenen Landsleuten, die damals stolz darauf waren, die Ausgeburt des Bösen zu bekämpfen. Das war die Wahrheit. Billy hatte die gekochten Leichen in Dresden gesehen. Und ich habe mir in einem Gefängnis den Weg geleuchtet. Mit Kerzen aus dem Fett von Menschen, die von den Brüdern und Vätern eben dieser gekochten Schulmädchen geschlachtet worden waren. Sind wir Erdlinge nicht die Schrecken des Universums? Auch wenn andere Planeten heute noch nicht von der Erde bedroht sind, so werden sie es bald sein. Verraten Sie mir also das Geheimnis, damit ich es auf die Erde bringen kann, um uns alle zu retten. Wie kann ein ganzer Planet in Frieden leben? Billy fand, dass er mitreißend gesprochen hatte. Verwundert sah er, dass die Trelfamadorier die Händchen über den Augen zusammenfalteten. Er wusste bereits aus Erfahrung, was dies bedeutete. Er hatte sich dumm angestellt. Würden Sie mir wohl sagen, was an meiner Frage so dumm war? Wir wissen, wie das Universum endet. Und die Erde hat damit nichts zu tun. Außer, dass auch sie ausgelöscht wird. Wie endet denn das Universum? Wir lassen es in die Luft fliegen. Bei einem Experiment mit neuen Treibstoffen für unsere fliegenden Untertassen. Ein trafalmadorischer Testpilot drückt auf eine Starttaste. Und das ganze Universum ist weg, wie das so ist. Wenn Sie es aber wissen, gibt es dann nicht irgendeine Möglichkeit, das zu verhindern? Können Sie nicht den Piloten davon abhalten, die Taste zu drücken? Er hat sie immer gedrückt. Und er wird sie immer drücken. Wir lassen es immer zu. Und wir werden es immer zulassen. Der Augenblick ist so strukturiert. Dann ist also jeder Versuch, Kriege auf der Erde zu verhindern, dumm? Ja, natürlich. Aber Sie haben hier doch einen friedlichen Planeten. Heute, ja. An anderen Tagen haben wir Kriege, die genauso schrecklich sind wie alle, die Sie gesehen oder von denen Sie gelesen haben. Wir können nichts gegen Sie ausrichten. Deshalb vermeiden wir einfach, Sie anzusehen. Wir ignorieren Sie. Wir bringen eine Ewigkeit damit zu, die angenehmen Augenblicke zu betrachten, wie diesen hier im Zoo. Finden Sie es nicht gerade sehr nett? Ja, durchaus. Das ist vielleicht etwas, das Erdlinge lernen könnten, wenn sie sich die Mühe machten, die schrecklichen Zeiten zu ignorieren und sich auf die guten zu konzentrieren. Oh. Unmittelbar nachdem er an diesem Abend eingeschlafen war, reiste Billy an einen anderen Zeitpunkt, der auch sehr nett war. Nämlich seine Hochzeitsnacht mit Valencia geborene Möbel. 6 Monate war es her, dass er die Klinik für Veteranen verlassen hatte. Ich bin in ausgezeichneter Verfassung. Er hatte das Studium am Institut für Augenoptik in Ilium abgeschlossen. Als Drittbester in einem Jahrgang mit 47 Studenten. Gerade lag er mit Valencia im Bett in einer entzückenden Atelierwohnung am Ende eines Kais in Cape Ann, Massachusetts. Das Bettgestell sirrte wie eine Mücke. Das kommende Ergebnis ihrer aktuellen Beschäftigung war die in knapp 9 Monaten folgende Geburt von Robert Pilgrim. Anschließend verschränkte Billy glücklich die Hände hinter dem Kopf. Jetzt bin ich reich. Ich bin dafür belohnt worden, dass ich ein Mädchen geheiratet habe, das niemand, der seine 5 Sinne beisammen hat, geheiratet hätte. Sein Schwiegervater hatte ihm einen neuen Buick Roadmaster und ein Haus mit allem elektrischen Schnickschnack geschenkt. Und er hatte ihn zum Geschäftsführer seiner einträglichsten Filiale der Praxis in Ilium gemacht, wo Billy mit einem Jahresverdienst von mindestens $30.000 rechnen konnte. Das ist gut. Mein Vater ist nur Friseur gewesen. Danke. Gern geschehen. Das war schön. Was ist denn los? Ich bin so glücklich. Ausgezeichnet. Ich hätte nie gedacht, dass mich mal jemand heiraten würde. Ich werde abnehmen, dir zuliebe. Was? Ich werde eine Diät machen. Ich will schön sein für dich. Ich mag dich so, wie du bist. Wirklich? Ja. Wirklich. Billy Pilgrim hatte dank seiner Zeitreisen schon viel von ihrer Ehe gesehen. Bis zum Schluss wird sie immer zumindest erträglich sein. Denkst du manchmal an den Krieg? Ja. Manchmal. Wenn ich dich so ansehe, habe ich oft das seltsame Gefühl, dass du eine Menge Geheimnisse hast. Habe ich aber gar nicht. Das war natürlich eine Lüge. Er hatte niemanden von den ganzen Zeitreisen erzählt und auch nicht von Trafalmador und so weiter. Es muss doch etwas aus dem Krieg geben, das du nicht erzählen willst. Vielleicht keine Geheimnisse, aber etwas, über das du nicht reden magst. Nein. Ich bin stolz darauf, dass du Soldat warst. Weißt du das eigentlich? Lieb von dir. War es schlimm? Ja. Manchmal. Ein verrückter Gedanke ging ihm plötzlich durch den Kopf. Er war so treffend, dass Billy erschrak. Alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön und nichts hat wehgetan. Wäre eine tolle Grabinschrift. Ja, auch für mich. Würdest du denn über den Krieg sprechen, wenn ich dich wirklich bitten würde? Es würde wie ein Traum klingen. Andere Leute Träume sind meistens aber nicht sehr interessant. Ich habe gehört, wie du Vater einmal von einem deutschen Erschießungskommando erzählt hast. Die Erschießung von Edgar Derby, der armen... ja. Musstest du ihn begraben? Ja. Hat er dich mit deinem Spaten gesehen, bevor er erschossen wurde? Ja. Hat er irgendwas gesagt? Nein. Hatte er Angst? Sie hatten ihm was gespritzt. Sein Blick war irgendwie glasig. Und haben sie ihm eine Zielscheibe angesteckt? Ein Blatt Papier. Billy! Entschuldige. Billy stand auf und trat in die Dunkelheit des Badezimmers, um zu pinkeln. Er tastete nach dem Schalter und erkannte, als er die raue Wand spürte, dass er noch einmal ins Jahr 1944 ins Lazarett des Gefangenenlagers gereist war. Edgar Derby, die arme Sau, schläft auf dem Feldbett neben mir. Die einzige Kerze ist ausgegangen. Billy war aufgestanden und tastete sich zum Ausgang der Baracke. Muss dringend pinkeln. So taumelte er in die Lagernacht hinaus und pinkelte dann ausgiebig irgendwo auf den Boden. Wer jammert denn da? Da er jetzt nichts Besseres mehr zu tun hatte, trottete er hin. So fand Billy auch die richtige Latrine. Eine Stange mit 12 Eimern darunter. Der Ort war voller Amerikaner mit heruntergelassenen Hosen. Das Begrüßungsessen war ihnen nicht bekommen. Es kam zu vulkanartigen Entleerungen. Die Eimer waren voll, einige waren bereits umgekippt. Bis auf mein Gehirn habe ich schon alles ausgeschissen. Oh nein, oh nein. Hier kommt's, hier kommt's. Das bin ich. Ich selbst, der Autor dieses Buchs. Entschuldigung, wollte nicht stören. Billy wankte davon, um der Höllenvision zu entkommen. Er kam an drei Engländern vorbei, die das Fest der Ausscheidung aus der Ferne beobachteten. Sie waren katatonisch vor Abscheu. Mach deine Hose zu. Billy knöpfte sie hastig zu. Die kleine Krankenstation fand er eher zufällig wieder. Er öffnete die Tür zur Baracke und fand sich in seinen Flitterwochen am Cape Ann wieder. Gerade kehrte er aus dem Badezimmer zu seiner Braut zurück ins Bett. Du hast mir gefehlt. Du hast mir gefehlt. Billy und Valencia lagen Löffelchen und schliefen ein. Und Billy reiste zurück ins Jahr 1944, als er mit dem Zug von seinem Ausbildungslager in South Carolina zur Verschiffung nach Übersee fuhr. Der Waggon stinkt nach Kohle und rationiertem Tabak. Nach rationiertem Schnaps und den Fürzen von Menschen, die Kriegsnahrung essen. Kurz vor seiner Ankunft fiel Billy in tiefen Schlaf. Aufwachen. Der Schaffner weckte ihn gerade noch rechtzeitig, als der Zug einfuhr. Schönes Nickerchen, ja? Ja, Mann, oh Mann, Sie haben aber einen Ständer. In Billys Morphium-Nacht im Lager trugen zwei beschwingte Engländer um 3 Uhr früh einen neuen Patienten ins Lazarett. Er war sehr schmächtig. Paul Lazaro. Der bockennarbige Autodieb aus Cicero, Illinois. Er war bei dem Versuch erwischt worden, einem Engländer eine Zigarette unter dem Kopfkissen wegzustehlen. Im Halbschlaf hatte der Engländer Lazaro den rechten Arm gebrochen und ihn bewusstlos geschlagen. Der Engländer, der das getan hatte, war einer von denen, die Lazaro nun hineintrugen. Legt ihn in das Bett da. Was für ein Leichtgewicht! Er hielt seine Hälfte von Lazaro mit der einen Hand, während er mit der anderen die Tür hinter sich schloss. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit einem Leichtgewicht kämpfe, hätte ich nicht so fest zugeschlagen. Mhm. Aber ehrlich gesagt finde ich sie widerlich, diese Amerikaner. Schwach, stinkend, voller Selbstmitleid. Ein Pack von rotznasigen, dreckigen Dieben. Die sind schlimmer als die beschissenen Russen. Sie sind wirklich ziemlich verwahrlost. Nun kam ein deutscher Major herein. Er betrachtete die Engländer als gute Freunde. Er besuchte sie beinahe täglich, spielte mit ihnen, hielt Vorträge über deutsche Geschichte, spielte auf ihrem Klavier, übte deutsche Konversation mit ihnen. Ich würde bestimmt durchdrehen, wenn ich Ihre feine Gesellschaft hier nicht hätte. Ja, was wären wir ohne einander? Der Deutsche sprach ausgezeichnet Englisch. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass Sie sich hier mit den einfachen amerikanischen Soldaten abgeben müssen. Ist schon gut. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass die Ihnen nicht länger als ein oder zwei Tage zur Last fallen werden. Diese Amerikaner werden schon bald zur Zwangsarbeit nach Dresden verladen. Er hatte eine Monographie dabei, herausgegeben von der Deutschen Vereinigung der Vollzugsbeamten. Es war ein Bericht über das Verhalten amerikanischer, in Deutschland internierter Soldaten. Der Verfasser war ein ehemaliger Amerikaner, der es im deutschen Propagandaministerium weit gebracht hatte. Er hieß Howard W. Campbell Jr. Amerika ist die wohlhabendste Nation der Erde, aber seine Bürger sind größtenteils arm. Doch arme Amerikaner werden angehalten, sich selbst zu hassen. Denn Armut gilt als Verbrechen. In jedem anderen Land der Erde gibt es volkstümliche Geschichten von armen, aber weisen und tugendhaften Menschen, die höher geachtet werden als derjenige, der nur Macht und Gold besitzt. Unter den Armen Amerikas erzählt man sich solche Geschichten nicht. Die Armen verhöhnen sich selbst und verherrlichen diejenigen, die über ihnen stehen. Der Verfasser der Monographie, ein Mann aus Schenectady, New York, soll, so hieß es, den höchsten Intelligenzquotienten all jener Kriegsverbrecher gehabt haben, die dem Tod durch Erhängen entgegensahen. Wie das so ist. Wie alle Menschen der Welt glauben Amerikaner einige Dinge, die offensichtlich unwahr sind. Ihre verderblichste Unwahrheit ist, dass es für einen Amerikaner ein leichtes sei, Geld zu verdienen. Sie wollen nicht zugeben, wie schwierig es tatsächlich ist, zu Geld zu kommen, weshalb sich diejenigen, die kein Geld haben, immer nur selbst die Schuld geben. Dieser Hang zum Selbsttadel ist für die Reichen und Mächtigen immer von unschätzbarem Wert gewesen. Denn sie mussten für ihre Armen, öffentlich wie privat, weit weniger tun als jede andere herrschende Klasse seit, sagen wir, den Zeiten Napoleons. Nun kam Howard W. Campbell Jr. endlich auf die Armee zu sprechen. Jede andere Armee der Geschichte, egal wie reich oder arm, ist immer bemüht gewesen, selbst die einfachsten ihrer Soldaten in einer Weise zu kleiden, dass sie sich selbst und anderen gegenüber als elegante Fachleute des Saufens, des Kopulierens, des Plünderns und des effizienten Mordens dastanden. Die amerikanische Armee jedoch schickt ihre Soldaten in den Kampf und in den Tod in einem abgewandelten Geschäftsanzug, der ganz offensichtlich für jemand anderen gemacht ist. Ein sterilisiertes, aber ungebügeltes Geschenk einer wohltätigen Gesellschaft, die mit gerümpfter Nase Kleidung an die Säufer der Slums verteilt. Campbell berichtete nun von den Erfahrungen, die die Deutschen mit amerikanischen Kriegsgefangenen gemacht hatten. Aus Amerika sind viele Neuerungen gekommen. Das Erstaunlichste aber, das es so noch nie gegeben hat, ist dieses Heer von entwürdigten Armen. Sie lieben einander nicht, weil sie sich selbst nicht lieben. Wenn man das einmal begriffen hat, gibt das unangenehme Verhalten einfacher amerikanischer Soldaten in deutschen Lagern keine Rätsel mehr auf. Ein Lagerverwalter, der es zum ersten Mal mit einfachen amerikanischen Kriegsgefangenen zu tun hat, sei deshalb gewarnt. Erwarten Sie keine brüderliche Liebe, nicht einmal unter Brüdern. Zwischen den einzelnen Soldaten wird es keinen Zusammenhalt geben. Sie sind völlig unfähig, zu ihrem eigenen Wohl gemeinsam zu handeln. Sie verachten jeden Anführer aus den eigenen Reihen und weigern sich, zu gehorchen oder ihn auch nur anzuhören. Er sei schließlich nichts Besseres und solle lieber aufhören, sich derart aufzuspielen. Jeder Einzelne wird wie ein trotziges Kind sein, das sich immer wieder wünscht, es wäre tot. Ja, sie sind bekannt für ihr unmäßiges Selbstmitleid. Und so weiter. Billy Pilgrim schlief ein und als er aufwachte, war er ein Witwer in seinem leeren Haus in Ilium. Es war wieder 1968. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Seine Tochter Barbara machte ihm Vorwürfe, weil er lächerliche Leserbriefe verfasste. Ich hab dich was gefragt. Ja. Wenn du dich wie ein Kind aufführst, müssen wir dich auch wie ein Kind behandeln. Das ist aber nicht das, was als nächstes passiert. Wir werden ja sehen, was als nächstes passiert. Die dicke Barbara verschränkte die Arme vor der Brust. Es ist furchtbar kalt hier drin. Ist die Heizung an? Die Heizung? Der Ölbrenner, das Ding unten im Keller, das Ding, das die Luft heiß macht, die aus diesem Schacht hier kommt. Ich glaube, sie funktioniert nicht. Kann sein. Ja, ist dir nicht kalt? Ist mir nicht aufgefallen. Mein Gott, du bist ja wirklich wie ein Kind. Wenn wir dich hier allein lassen, wirst du erfrieren und du wirst verhungern. Und so weiter. Barbara rief den Mann an, der die Ölheizung wartete und drängte Billy, sich hinzulegen. Du bleibst jetzt so lange unter der Heizdecke, bis der Ölbrenner wieder anspringt. Sie drehte die Heizdecke auf die höchste Stufe. Heiß genug, um ein Brot darin zu backen. Als Barbara das Haus verließ und laut die Haustür hinter sich zuschlug, reiste Billy noch einmal in die Zeit, als er in Trafalmador im Zoo war. Man hatte ihm eine Gefährtin von der Erde zugeführt. Montana Wildhack, ein Filmstar. Montana hatte starke Beruhigungsmittel bekommen. Trafalmadoria in Gasmasken brachten sie herein, setzten sie auf Billys gelben Sessel und zogen sich durch die Luftschleuse wieder zurück. Der Zoo brach alle Zuschauerrekorde. Jeder auf dem Planeten wollte sehen, wie sich die Erdlinge paarten. Montana war nackt, Billy natürlich auch. Ihre Augenlider begannen zu flattern. Wimpern so lang wie Kutscherpeitschen. Oh, wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Bitte, haben Sie keine Angst. Eben noch habe ich mich an einem Swimmingpool in Palm Springs gesonnt. Montana trug um den Hals eine Silberkette. Zwischen ihren üppigen Brüsten hing ein herzförmiges Medaillon. Wo bin ich? Sie blickte sich um und wurde langsam der unübersehbaren Menge von Trafalmadorian gewahr, die draußen vor der Kuppel standen. Sie klatschten, indem sie ihre grünen Händchen immer wieder schnell öffneten und schlossen. Alle grünen Händchen schlossen sich, weil es so unangenehm war, sich Montanas Schreck anzuschauen. Der Zoodirektor wies einen bereitstehenden Kranführer an, ein dunkelblaues Verdeck über die Kuppel zu legen, um im Inneren die irdische Nacht zu simulieren. Was geschieht hier? Ruhig. Du musst verstehen, die echte Nacht kommt hier nur alle 62 irdische Stunden und dauert dann nur knappe 55 Minuten. Hä? Billy schaltete eine Stehlampe an. Das Licht, ein einziger Strahler, hob die barocken Verzierungen von Montanas Körper scharf hervor. Schön wie die Architektur von Dresden vor der Bombardierung. Mit der Zeit, etwa von der Dauer einer irdischen Woche, lernte Montana Billy Pilgrim zu lieben und ihm zu vertrauen. Möchtest du nicht mit mir schlafen? Natürlich mochte er. Himmlisch. Und Billy reiste aus den Wonnen dieses Betts in ein anderes Bett. Es war 1968, das Bett stand in Ilium und die Decke heizte auf höchster Stufe. Er war schwarz gebadet. Heizungsreparatur. Ja. Läuft jetzt wieder. Die Wärme kommt. Ja, gut. Eine Maus hat ein Kabel vom Thermostat durchgenagt. Nicht zu fassen. Billy schnüffelte. Mein Bett riecht wie ein Pilzkeller. Er hatte einen feuchten Traum gehabt. Mit Montana Wildhack. Lächelnd schloss er wieder seine Augen. Hört mal her, er öffnete sie wieder im Morgengrauen nach seiner Morphiumnacht. Keine Ahnung, welches Jahr und welcher Planet. Und wie auch immer der Planet heißt, er ist kalt. Nur durch die winzigen Löcher in den Wänden drang ein wenig Licht herein und durch ein schemenhaftes Rechteck, das die schlecht eingepasste Tür umrahmte. Keine Fenster und die gespenstischen Kerzen erloschen. Der kleine Paul Lazaro lag mit dem gebrochenen Arm in seinem Bett und schnarchte. Edgar Derby, der Lehrer, der am Ende erschossen werden sollte, lag in einem anderen Bett und schnarchte ebenfalls. Golgatha-Geräusche. Starke Männer graben Löcher in den steinharten Boden, um Holzpfähle hineinzustecken. Nein, die Engländer bauten sich nur eine neue Latrine. Die alte hatten sie den Amerikanern überlassen. Und auch das Theater mitsamt dem Saal, in dem das Festessen stattgefunden hatte. Die Tür zum Lazarett flog auf und sechs Engländer trugen wankend einen Billardtisch durch den Raum, auf dem mehrere Matratzen gestapelt waren. Sie brachten ihn in den ans Lazarett angrenzenden Wohnbereich. Ihnen folgte ein Engländer, der seine Matratze hinter sich herzerrte und eine Dartscheibe trug. Er hat Aschenputtels gute Fee gespielt. Der Mann mit der Dartscheibe war die gute Fee, die den kleinen Paul Lazaro so zugerichtet hatte. Er blieb an Lazaros Bett stehen. Wie geht es Ihnen? Ich werde dich nach dem Krieg umbringen lassen. Oh ja? Du hast einen dicken Fehler gemacht. Wer mich anrührt, muss mich schon umlegen. Sonst sorge ich dafür, dass er umgelegt wird. Mit umbringen kannte sich auch die gute Fee aus. Noch habe ich ja Zeit, dich umzulegen. Du brauchst mich nur zu überzeugen, dass es das Vernünftigste ist. Warum haust du nicht einfach ab, hä? Fick dich doch selbst. Das habe ich doch längst versucht. Die gute Fee zog gönnerhaft und belustigt ab. Ich schwöre, ich werde Rache nehmen. Und diese Rache wird süß sein. Das Süßeste, was es gibt. Wer sich mit mir anlegt, der bereut es eines Tages. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Ich lache mich schlapp. Ist mir egal, ob es eine Tusse ist oder ein Typ. Der Präsident der Vereinigten Staaten, wenn der sich mit mir anlegt, der kriegt auch eins in die Fresse. Ja, dieser Engländer ist ein ziemlich bulliger Typ. Ja, auf die Größe kommt es nicht an. Was willst du denn machen? Ihn erschießen? Ihn erschießen lassen. Nach dem Krieg kommt er nach Hause. Dann ist er der große Held. Die Weiber stürzen sich auf ihn. Dann heiratet er, macht sich's gemütlich, ein paar Jahre vergehen. Und dann klopft es irgendwann an der Tür. Er macht die Tür auf. Vor ihm steht ein Unbekannter. Der Unbekannte fragt ihn, ob er der Herr so und so ist. Wenn er ja sagt, sagt der Unbekannte, Paul Lazaro hat mich geschickt. Und bam, zieht eine Knarre raus und schießt ihm den Pimmel ab. Der Unbekannte gibt ihm ein paar Sekunden Zeit zu überlegen, wer Paul Lazaro ist und wie das Leben ohne Pimmel sein wird. Dann schießt er ihm einmal in den Bauch und geht, wie das so ist. Es gibt niemanden auf der Welt, den man nicht für $1,000 plus Spesen umlegen lassen kann. Ich habe schon eine ganze Liste im Kopf. Wer steht denn so auf der Liste? Pass auf, dass du nicht selbst drauf landest. Komm mir bloß nicht in die Quere. Und komm auch meinen Freunden nicht in die Quere. Du hast Freunde? Im Krieg, meinst du? Klar hatte ich einen Freund im Krieg. Der ist tot. Wie das so ist. Ja, das ist schade. Wieder glänzten Lazaros Augen. Ja, war mein Kumpel im Waggon. Er hieß Roland Weary. Ist in meinen Armen gestorben. Und er zeigte mit der einen Hand, die er bewegen konnte, auf Billy. Er ist wegen dem bescheuerten Schwanzlutscher da gestorben. Was? Ich habe ihm versprochen, dass ich den bescheuerten Schwanzlutscher nach dem Krieg umlegen lasse. Soll ich ganz kurz... Ach, denk einfach nicht dran, Kleiner. Lazaro wischte mit der Hand alles weg, was Billy Pilgrim vielleicht vorgebracht hätte. Genieß dein Leben, solange du noch kannst. In den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren wird erstmal gar nichts passieren. Aber einen Rat will ich dir geben. Wenn es an der Tür klingelt, lass jemand anderen aufmachen. Ich werde tatsächlich auf diese Weise umkommen. Er hat sich als Zeitreisender schon oft sterben sehen. Er hat die Beschreibung sogar auf einen Kassettenrekorder gesprochen. Die Kassette liegt mit meinem Testament und einigen Wertsachen in meinem Schließfach auf der Merchants National Bank in Ilium. Ich, Billy Pilgrim, werde sterben, werde gestorben sein und werde immer sterben am 13. Februar 1976. Zum Zeitpunkt meines Todes bin ich in Chicago, wo ich vor großem Publikum über fliegende Untertassen und das wahre Wesen der Zeit spreche. Ich wohne noch immer in Ilium. Ich muss 3 Landesgrenzen überqueren, um nach Chicago zu kommen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nämlich balkanisiert. Sie wurden in 20 Kleinstaaten aufgeteilt, damit nie wieder eine Bedrohung für den Weltfrieden von ihnen ausgehen kann. Wütend Die Chinesen haben Chicago mit einer Wasserstoffbombe zerstört, wie das so ist. Alles ist jetzt brandneu. Ich spreche in einem ausverkauften Baseballstadion, das von einer geodätischen Kuppel bedeckt ist. Ich sage meinen eigenen Tod innerhalb der nächsten Stunde voraus. Ich sage es mit einem Lachen und ermuntere die Menge mitzulachen. Es ist höchste Zeit, dass ich sterbe. Vor vielen Jahren hat mir jemand geschworen, mich eines Tages umbringen zu lassen. Er ist jetzt ein alter Mann, der hier in der Nähe wohnt. Er hat alles gelesen, was im Vorfeld meines Auftritts hier in eurer schönen Stadt geschrieben wurde. Er ist wahnsinnig. Und heute Abend wird er sein Versprechen einlösen. Ruhig, Moment. Wenn ihr euch dagegen aufregt, wenn ihr glaubt, dass der Tod etwas Schreckliches ist, dann habt ihr kein Wort von dem verstanden, was ich je gesagt habe. Und er beendete die Rede, wie er jede Rede bisher beendet hatte. Auf Wiedersehen, hallo. Auf Wiedersehen, hallo. Polizisten umringen ihn, als er die Bühne verlässt. Sie sind da, um ihn vor dem Ansturm seiner Fans zu beschützen. Bleiben Sie dicht hinter mir, Mr. Pilgrim. Die Polizisten waren wild entschlossen, ihn den ganzen Abend lang mit gezogenen Taserwaffen zu schützen. Lassen Sie es gut sein, Officer. Es ist an der Zeit, dass Sie zu Ihren Frauen und Kindern gehen. Aber... Und es ist an der Zeit, dass ich jetzt ein Weilchen tot bin, um dann wieder zu leben. Genau in diesem Moment befindet sich Billys hohe Stirn im Fadenkreuz einer Hochleistungslaserwaffe. Sie ist aus der abgedunkelten Presseloge auf ihn gerichtet und im nächsten Augenblick ist Billy Pilgrim tot. Wie das so ist. Und so erlebt Billy eine Zeit lang den Tod. Veilchenfarbenes Licht und ein leises Surren. Niemand sonst ist da. Nicht einmal Billy Pilgrim ist da. Dann schwingt er ins Leben zurück, und zwar weit zurück in die Stunde im Jahr 1945, die auf Lazaros Drohung folgt. Du bist gesund und wirst dich mit den beiden anderen hier, deinen Kameraden im Theater, anschließen. Sie überquerten den Lagerhof zum Theater. Billy hatte seinen kleinen Mantel mehrmals um die Hände gewickelt. Er trug ihn wie einen Damenmuff. Im Futter seines Impresario-Mantels versteckt, spürte er in diesem Moment zwei kleine Klümpchen. Eine Erbse und ein winziges Hufeisen. Edgar Derby verfasste währenddessen in seinem Kopf Briefe. Liebe Margaret, ich bin wohl auf. Macht euch keine Sorgen. Der Krieg ist fast vorbei. Ich bin schon bald zu Hause. Lazaro führte ein Selbstgespräch über die Leute, die er nach dem Krieg umlegen lassen würde, und über Frauen, die er sich schnappen wollte. Ich werde sie alle ficken. Ich werde sie alle ficken, ob sie wollen oder nicht. Als sie sich dem Theater näherten, begegneten sie einem Engländer, der mit dem Stiefelabsatz eine Furche in die Erde hackte. So. So. Das ist jetzt die Grenze zwischen eurem und unserem Bereich des Lagers. Verstanden? Im Theater lagen die Amerikaner dicht an dicht auf dem Boden und machten Löffelchen. Mach die verdammte Tür zu! Oder bist du in der Scheune geboren? Billy zog die Tür zu, nahm eine Hand aus dem Muff und berührte vorsichtig den Herd. Eiskalt. Aber die Bühne ist noch immer für Aschenputtel hergerichtet. Himmelblaue Vorhänge hingen von knallrosa angemalten Bögen herab. Goldene Thronsessel standen da und eine Uhrenattrappe, deren Zeiger auf Mitternacht standen. Aschenputtels Pantoffeln, silbern angemalte Fliegerstiefel, waren umgekippt und lagen nebeneinander unter einem goldenen Thron. Meine Schuhe sind kaputt und ich könnte ein paar Stiefel dringend gebrauchen. Er setzte sich auf den Thron und probierte sie an. Passen ausgezeichnet. Billy Pilgrim war Aschenputtel und Aschenputtel war Billy Pilgrim. Leute, kann ich mal bitte eure Aufmerksamkeit haben? Der oberste Engländer stand neben Billy auf der Bühne und klopfte mit einem Offiziersstöckchen auf die Armlehne von Billys Thron. Unbeeindruckt schlief die Hälfte der Amerikaner währenddessen einfach weiter. Ich beneide euch, Jungs. Ihr fahrt nämlich heute Nachmittag nach Dresden. Eine wunderschöne Stadt, wie ich höre. Ihr werdet da nicht so eingepfercht sein wie wir. Ihr werdet draußen sein, wo das Leben tobt. Wenn ich eine persönliche Bemerkung machen darf, es ist jetzt 5 Jahre her, dass ich einen Baum gesehen habe, eine Blume, eine Frau oder ein Kind oder einen Hund oder eine Katze oder eine Kirmes oder auch nur einen Menschen, der eine sinnvolle Arbeit verrichtet. Scheiß drauf, Arschgesicht. Scheiß drauf und leck mich am Arsch. Mittags, als sie nach Dresden aufbrachen, war es angenehm warm. Die Amerikaner marschierten ordentlich und schwungvoll aus dem britischen Bereich. Billy Pilgrim führte die Parade an. Er trug jetzt silberne Stiefel, sein Zaubermäntelchen als Muff und dazu eine Art Toga. Ich habe mir aus dem Bühnenbild ein Stück vom himmelblauen Vorhang gemopst. Einen Bart trug Billy auch noch, wie auch der arme alte Derby, der neben ihm marschierte. Derby schrieb weiter im Geist Briefe an die Familie. Seine zittrigen Lippen waren unablässig in Bewegung. Liebe Margaret, wir brechen heute nach Dresden auf. Mach dir keine Sorgen. Und so weiter. So kehrten sie zur Gleisanlage des Lagers zurück. In zwei Waggons sind wir angekommen. In vier reisen wir weiter. Es gab auch ein Wiedersehen mit dem toten Hobo. Steif gefroren im Gestrüpp an den Schienen. Er lag in Embryonalstellung da. Sogar im Tod versucht er noch Löffelchen zu liegen. Es war aber sonst niemand da. Er schmiegt sich an die dünne Luft und die Schlacke. Jemand hatte ihm die Stiefel abgenommen. Blau und blass die nackten Füße. Wie das so ist. Die Fahrt nach Dresden dauerte nur 2 Stunden. Sie kamen am Nachmittag um 5 an. Die Waggontüren wurden aufgeschoben und die Türfassungen umrahmten die hübscheste Stadt, die die meisten dieser Amerikaner je gesehen hatten. Die Silhouette ist zauberhaft verschachtelt, wie das Himmelreich auf dem Bild im Religionsunterricht. Oz, das Land des Zauberers. Das ist meine Stimme. Das bin ich. Ich selbst. Ich hatte bis dahin nur eine einzige Stadt gesehen, Indianapolis, Indiana. Alle anderen Großstädte in Deutschland waren furchtbar bombardiert und in Brand geschossen worden. In Dresden aber war nicht eine einzige Fensterscheibe zerbrochen. Hier pfiffen noch fröhlich die Heizkörper, Straßenbahnen ratterten, Telefone klingelten, Hörer wurden abgenommen, Lampen gingen an und wieder aus, wenn Schalter betätigt wurden. Es gab Theater und Restaurants, es gab einen Zoo. Jetzt am späten Nachmittag kommen die Leute von der Arbeit nach Hause. Sie sind müde. 8 Dresdner überquerten die Stahlspaghetti des Rangierbahnhofs. Sie trugen neue Uniformen. Sie hatten erst am Tag zuvor ihren Eid abgelegt. Schuljungen und ziemlich alte Männer. Dazu 2 Veteranen, die in Russland in Stücke geschossen worden waren. Ihre Aufgabe bestand darin, 100 amerikanische Kriegsgefangene zu bewachen, die als Hilfsarbeiter eingesetzt werden sollten. Mit finsteren Mienen näherten sich die 8 den Waggons, in denen ihre Häftlinge warteten. Die kränklichen, tölpelhaften Soldaten wussten ja, was für ein trauriges Bild sie abgaben. Und trotzdem wurde von ihnen erwartet, dass sie die großen, aufmüpfigen, mörderischen amerikanischen Infanteristen, die gerade einem großen Gemetzel an der Front entkommen waren, zu Respekt und Gehorsam zwangen. Los, aussteigen! Und dann sahen sie den bärtigen Billy Pilgrim mit seiner blauen Toga und den silbernen Schuhen, dessen Hände in einem Muff steckten. Sieht aus wie 60. Neben Billy stand der kleine Paul Lazaro mit dem gebrochenen Arm, brodelnd vor Zorn. Und neben Lazaro der Lehrer Edgar Derby. Die arme Sau. Der seinen Patriotismus, das fortschreitende Alter und die Weisheit, die keine war, mit großer Schwermut trug. Und so weiter. Das sollen wirklich Amerikaner von der Front sein? Die 8 lächerlichen Dresdner grinsten. Und dann begannen sie lauthals zu lachen. Ihr Schrecken löste sich in Luft auf. Es gab hier nichts, wovor sie sich zu fürchten brauchten. Es waren nur ein paar verkrüppelte Menschen, nicht weniger tölpelhaft als sie selbst. Die reinste Operette. Und so marschierte dieses Operettenensemble also hinaus durch das Tor des Rangierbahnhofs und auf die Straßen von Dresden. Billy Pilgrim war der Star. Er führte wieder die Parade an. Billy sah die Passanten, die ihn so unterhaltsam fanden, kaum an. Die Architektur der Stadt bezauberte ihn so. Über den Fenstern flechten heitere Amoretten-Girlanden. Aus schmuckvollen Gesimsen sehen schelmische Faune und nackte Nymphen auf uns herab. Steinerne Affen tollen zwischen Spruchbändern und Muscheln und Bambus umher. Billy, der die Zukunft im Gedächtnis hatte, wusste, dass die Stadt in etwa 30 Tagen in Schutt und Asche gelegt werden würde. Die meisten der Menschen, die mich jetzt ansehen, werden bald tot sein. Wie das so ist. Und Billy marschierte und rieb sich in seinem Muff die Hände. Seine Fingerspitzen, die sich dort in der heißen Dunkelheit bewegten, wollten wissen, was es mit den Klümpchen im Futter seines kleinen Zauberumhangs auf sich hatte. Eins erbsenförmig, das andere wie ein kleines Hufeisen. Die Parade musste an einer belebten Kreuzung anhalten. Die Ampel stand auf Rot. Was sind das für Leute, Soldat? Neben ihnen stand ein Chirurg, der den ganzen Tag operiert hatte. Er war Zivilist, aber seine Haltung war militärisch. Das sind Amerikaner. Der Chirurg hatte in zwei Weltkriegen gedient. Soldat, auch der da in dem geschmacklosen Aufzug? Ja, auch der. Er ging davon aus, dass Billy großen Aufwand betrieben hatte, um sich in dieser Weise zu kostümieren. Take it. You find war a very comical thing. Billy sah ihn verschwommen an. Entschuldigung? Er hatte einen Augenblick lang vergessen, wo er sich befand und wie er dorthin geraten war. Das Schicksal hat mich eingekleidet. Das Schicksal und ein schwacher Überlebenswille. Did you expect us to laugh? Billy wollte freundlich sein. Einen Moment. Und wenn möglich auch hilfsbereit, hatte aber kaum Möglichkeiten. Seine Finger hielten jetzt die beiden Objekte aus dem Mantelfutter. You thought we would enjoy being mocked? And do you feel proud to represent America as you do? Billy zog die Hand aus dem Muff und hielt sie dem Chirurgen unter die Nase. Hier. Auf seiner Handfläche lagen ein Brillant von 2 Karat und eine Zahnprothese. Eine winzige Teilprothese. Ein kleines Ding in Silber, Perlfarben und Orangerot. Billy lächelte. Sie sind obszön. Die Parade tanzte und stolperte weiter und schwankte zum Tor des Dresdner Schlachthofs. Sie marschierten hinein. Im Schlachthof war nicht mehr viel Betrieb. Beinahe alle Huftiere in Deutschland waren von den Menschen bereits getötet und verspeist und ausgeschieden worden. Hauptsächlich von Soldaten. Wie das so ist. Die Amerikaner wurden zum 5. Gebäude hinter dem Tor geführt. Es war ein einstöckiger Kasten aus Betonblöcken mit Toren vorn und hinten. Über dem Hallentor eine große 5. Gebaut worden war es als Stall für Schweine, die zur Schlachtung bestimmt waren. Nun wird es uns bis auf Weiteres als zweite Heimat dienen. Es standen Schlafpritschen bereit, es gab 2 bauchige Ofenherde und einen Wasserhahn. Hinter dem Gebäude war die Latrine. Eine Stange mit Eimern darunter. Ein Wachmann, der Englisch konnte, schärfte ihnen für den Fall, dass sie sich in der großen Stadt verliefen, ihre Adresse ein. Your address here? Slaughterhouse 5. Ihre Adresse hier lautet Schlachthof 5. 25 Jahre später stieg Billy Pilgrim in Ilium in ein Charterflugzeug. Wir werden abstürzen. Er sagte aber nichts, weil er sich nicht lächerlich machen wollte. Das Flugzeug sollte Billy und 28 weitere Optiker zu einer Tagung nach Montreal bringen. Seine Frau Valencia stand draußen und sein Schwiegervater Lionel Merble saß angeschnallt im Sitz neben ihm. Lionel Merble ist eine Maschine. Falfermadorier sagen natürlich, dass alle Wesen und Pflanzen des Universums Maschinen sind. Sie finden es lustig, dass die Vorstellung, eine Maschine zu sein, für so viele Erdlinge eine Kränkung ist. Draußen winkte seine Frau zum Abschied. Die Valencia Merble Pilgrim Maschine vertilgt einen Schokoriegel mit Kokosfüllung. Das Flugzeug startete ohne irgendeinen Zwischenfall. An Bord befand sich ein Barbershop-Quartett. Sie nannten sich die Four-Eyed Bastards. Die Sänger waren ebenfalls Optiker. Freunde, singt doch mal mein Lieblingslied. Na kommt schon. In my prison cell I sit, with my britches full of shit, and my balls are bouncing gently on the floor. And I see the bloody snack when she bit me in the back. Oh, I'll never fuck a bullock anymore. Billys Schwiegervater fand das so lustig, dass er sich überhaupt nicht mehr einkriegte. Jetzt noch das andere Polackenlied, das ich so gerne habe. Sie sangen darauf ein Bergarbeiterlied aus Pennsylvania. Me and Mike, we work in mine. Holy shit, we have good time. Billy, der wusste, dass das Flugzeug bald abstürzen würde, schloss die Augen und reiste zurück ins Jahr 1944. Er war wieder in dem Wald in Luxemburg mit den 3 Musketieren. Verdammt, Billy, wach auf! Keine Zeit jetzt hier zu pennen! Was denn? Roland Weary schüttelte ihn und schlug seinen Schädel gegen einen Baum. Geht einfach weiter! Mann! Was? Geht weiter! Alle ohne mich! Wait till the sun shines, Nelly. when the clouds go drifting by. Das Barbershop-Quartett im Flugzeug sang gerade Wait till the sun shines, Nelly, als das Flugzeug gegen den Gipfel des Sugar Bush Mountain in Vermont prallte. Alle kommen ums Leben. Nur ich und der Co-Pilot nicht. Wie das so ist. Die ersten, die die Absturzstelle erreichten, waren junge österreichische Skilehrer aus dem nahen Wintersportort. Sie sprachen Deutsch miteinander, während sie von Leiche zu Leiche gingen. Sie trugen schwarze Skimasken mit Augenschlitzen und roten Bommel. Sie sahen aus wie Puppen. Wie Weiße, die sich einen Spaß daraus machen, sich als Schwarze zu verkleiden. Billy hatte einen Schädelbruch, war aber bei Bewusstsein. Er wusste nicht, wo er sich befand. Seine Lippen bewegten sich und eine schwarze Puppe beugte sich zu ihm herab, um seine letzten Worte zu vernehmen. Billy dachte, dass die Puppe irgendetwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte und er flüsterte ihr seine Adresse ins Ohr. Schlachthof 5. Billy wurde auf einem Schlitten vom Sugar Bush Mountain heruntergebracht. Die Puppen lenkten ihn mit Seilen und sie jodelten kraftvoll, um freie Bahn zu haben. Man brachte ihn in eine kleine Privatklinik. Ein berühmter Hirnchirurg kam extra aus Boston und operierte ihn 3 Stunden lang. Billy war danach 2 Tage bewusstlos, aber träumte 1000 verschiedene Dinge. Unser erster Abend im Schlachthof. Er und Edgar Derby schoben einen leeren zweirädrigen Karren über einen unbefestigten Weg zwischen den Schlachthallen. Sie sollten das Essen für alle in einer Gemeinschaftsküche abholen. Dabei wurden sie von einem 16 Jahre alten Deutschen bewacht. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wo die Küche ist. Also schritt der junge Wachmann zum erstbesten Gebäude und schob das Seitentor auf. Keine Küche. Dafür aber eine Umkleide und daneben eine Gemeinschaftsdusche. Alles war voller Dampf und daraus schälten sich langsam etwa 30 unbekleidete Mädchen. Deutsche Flüchtlinge aus Breslau. Auch sie waren gerade erst in Dresden angekommen. Da standen die Mädchen nun, den glotzenden Blicken eines Kindersoldaten, eines armen alten Lehrers und eines Clowns in Toga und Silberstiefeln ausgeliefert. Der junge Wachmann, der noch nie eine nackte Frau gesehen hatte, fasste sich wieder und schob das Tor zu. Als die 3 Narren schließlich ihr Ziel fanden, war bereits fast die ganze Belegschaft nach Hause gegangen. Ich dachte schon, sie kommen gar nicht mehr. Nur eine Frau war noch da, die ungeduldig auf sie wartete. Eine Kriegerwitwe, wie das so ist. Sie hatte bereits Hut und Mantel an. Ihre weißen Handschuhe lagen nebeneinander auf dem verzinkten Arbeitstisch. Ich müsste eigentlich längst zu Hause sein. Obwohl sie dort niemand mehr erwartete. Für die Gefangenen sind die 2 großen Kessel Suppe. Sie köchelten auf dem Gasherd. Außerdem die Stapel Schwarzbrot da. Ja, gut. Sind Sie nicht schrecklich jung für einen Soldaten? Kann sein. Und Sie scheinen mir ein bisschen alt. Kann sein. Und was bist du für einer? Weiß nicht. Billy versuchte nur, sich ein wenig warm zu halten. Die echten Soldaten sind alle tot. Das ist die Wahrheit. Wie das so ist. Eine andere Begebenheit, die Billy sah, als er bewusstlos in Vermont lag, war die Arbeit, die sie in dem Monat machen mussten, bevor Dresden zerstört wurde. In einer Fabrik, die Malzsirup herstellt, putzen wir Fenster und Toiletten. Wir wischen Böden und packen Einmachgläser in Kisten und kleben die Kartons zu. Dem Sirup wurden Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt. Er war für schwangere Frauen bestimmt. Jeder, der in der Fabrik arbeitet, ist von morgens bis abends heimlich davon. Sie waren zwar nicht schwanger, brauchten aber ebenfalls Vitamine und Mineralstoffe. Überall in der ganzen Fabrik sind Löffel versteckt. Auf Dachsparren, in Schubladen, hinter Heizkörpern. Und so weiter. Sie waren hastig von Leuten versteckt worden, die Sirup gelöffelt und jemanden hatten kommen hören. Sirup löffeln ist streng verboten. An seinem 2. Tag machte Billy hinter einem Heizkörper sauber und fand seinen ersten Löffel. Hinter mir der Bottich, in dem Sirup auskühlte. Der einzige, der Billy sehen konnte, war Edgar Derby. Die arme Sau. Er putzte draußen ein Fenster. Billy tauchte seinen Löffel ein und drehte ihn ein paar Mal, bis er einen klebrigen Lutscher hatte. Dann steckte er ihn in den Mund. Der Sirup schmeckt wie dünner, geräucherter Honig. Derby klopfte wild von außen an das Fenster. Ich auch. Also machte Billy auch einen Lutscher für ihn und steckte ihm dann den Löffel in den weit aufgerissenen Mund. Derby brach in Tränen aus. Billy schloss das Fenster und versteckte eilig den klebrigen Löffel. Er hatte jemanden kommen gehört. Mein Name ist Howard W. Campbell Jr. Zwei Tage bevor Dresden zerstört wurde, bekamen die Amerikaner im Schlachthof sehr interessanten Besuch. Einigen von Ihnen wird mein Name auf die eine oder andere Weise schon einmal begegnet sein. Campbell war der Autor, der über das erbärmliche Verhalten der amerikanischen Kriegsgefangenen geschrieben hatte. Ich bin zu euch hier in den Schlachthof gekommen, um Männer für eine deutsche Kampfeinheit zu rekrutieren, die sich American Free Corps nennt. Ich selbst bin der Erfinder und Anführer dieser Einheit, die nur an der russischen Front kämpfen wird. Campbell war ein durchschnittlich aussehender Mann, hatte sich aber mit einer von ihm selbst entworfenen Uniform extravagant kostümiert. Er trug einen weißen, breitkrempigen Cowboyhut, schwarze, mit Hakenkreuzen und Sternen verzierte Cowboystiefel, einen eng anliegenden blauen Einteiler und eine breite rote Armbinde mit einem blauen Hakenkreuz in einem weißen Kreis. Das Blau steht für den amerikanischen Himmel, das Weiß für die Rasse, deren Pioniere den Kontinent erobert, die Sümpfe trockengelegt, die Wälder gerodet, die Straßen und Brücken gebaut haben. Und das Rot für das Blut amerikanischer Patrioten, das sie für uns in früheren Zeiten vergossen haben. Campbells Publikum war schläfrig. Die Männer hatten in der Sirupfabrik schwer gearbeitet und in der Eiseskälte einen weiten Weg zurückgelegt. Sie waren abgemagert und hohläugig. Auf ihrer Haut erblühten die ersten kleinen Wundstellen, wie auch in ihren Mündern, Kehlen und Gedärmen. Der Malzsirup, den sie in der Fabrik löffelten, enthielt nur eine geringe Anzahl der Vitamine und Mineralstoffe, die ein Erdling eigentlich zum Leben braucht. Ich verspreche euch gutes Essen. Steaks und Kartoffelpüree und Bratensoße und zum Nachtisch Kuchen, wenn ihr in den American Free Corps eintretet. Sobald dann die Russen besiegt sind, werdet ihr über die Schweiz in die Heimat gebracht. Niemand rührte sich. Früher oder später müsst ihr ohnehin gegen die Kommunisten kämpfen. Warum bringt ihr es nicht einfach jetzt hinter euch? Campbell sollte doch nicht ohne eine Antwort bleiben. Edgar Derby. Die arme Sau. Der dem Untergang geweihte Lehrer erhob sich polternd. Vermutlich der wichtigste Augenblick seines Lebens. Ja. In dieser Geschichte kommen beinahe keine starken Persönlichkeiten vor und kaum eine dramatische Konfrontation, weil die Figuren größtenteils nichts als kranke und apathische Spielbälle übermächtiger Kräfte sind. Eine der entscheidenden Folgen des Krieges ist es ja, dass die Menschen den Mut zur Charakterstärke verlieren. Doch der alte Derby zeigt eben jetzt diese Stärke. Er stand da wie ein schwer angeschlagener Boxer. Er hielt den Kopf gesenkt. Die Fäuste erhoben, als warteten sie auf Anweisungen, einen Angriffsplan. Dann hob Derby den Kopf. Sie sind eine Schlange. Moment, nein. Schlangen können nichts dafür, dass sie Schlangen sind. Sie aber können sehr wohl etwas dafür. Und darum stehen sie noch unter einer Schlange oder einer Ratte. Sogar unter einer blutprallen Zecke. Campbell lächelte. Derby sprach bewegend über die amerikanische Verfassung, über Freiheit und Recht und gerechte Chancen für alle. Jeder der Männer hier ist mit Freude bereit, für diese Ideale zu sterben. In brüderlichem Einvernehmen mit dem russischen Volk werden wir die Seuche des Nationalsozialismus, die die ganze Welt anstecken will, ausrotten. Die Alarmsirenen von Dresden heulten wehmütig dazu. Alle in den Keller! Sofort! Die Amerikaner und ihre Wachen und Campbell brachten sich darauf in einem hallenden Fleischkeller in Sicherheit, der in den Fels unter dem Schlachthof geschlagen war. Es gibt ja doch noch Fleisch. In dem Keller hingen an Fleischerhaken einige Rinder und Schafe, Schweine und Pferde. Wie das so ist? Der Raum war weiß getüncht. Es riecht nach Carbolsäure. Die Amerikaner ließen sich auf den an einer Wand stehenden Bänken nieder. Howard W. Campbell Jr. war bei den Wachen stehen geblieben. Keine Sorge. Sie brauchen nur ein bisschen Zeit. Er unterhielt sich mit ihnen in fließendem Deutsch. Er hatte eine berühmte deutsche Schauspielerin namens Resi Nord geheiratet. Sie war inzwischen tot. Sie ist bei einem Unterhaltungsprogramm für Soldaten auf der Krim ums Leben gekommen. Wie das so ist. Billy döste im Fleischkeller vor sich hin. In dieser Nacht geschah sonst nichts. Erst in der folgenden Nacht werden in Dresden etwa 30.000 Menschen sterben. Wie das so ist. Als Billy wieder die Augen aufschlug, fand er sich Wort für Wort, Geste für Geste in dem Streit mit seiner Tochter wieder, dessen Zeuge wir erst vor einiger Zeit wurden. Vater, Vater, Vater, was sollen wir nur mit dir machen, ne? Und so weiter. Weißt du, wen ich einfach umbringen könnte? Wen könntest du umbringen? Diesen Kilgore Trout. Kilgore Trout war und ist bekanntlich ein Science-Fiction-Autor. Billy hatte Dutzende von Trouts Büchern gelesen. Er ist längst mein Freund. Denn zu Billys nicht geringer Überraschung wohnte Trout ganz in seiner Nähe, in einer kleinen gemieteten Kellerwohnung in Ilium. Er weiß selbst nicht mehr, wie viele Romane er geschrieben hat. Doch, wohl so um die 75 Stück. Aber an keinem einzigen habe ich etwas verdient. Deshalb hielt Trout Leib und Seele zusammen, indem er im Vertrieb der Ilium Gazette arbeitete, wo er die Zeitungsjungen betreute, die er schikanieren und belohnen und betrügen konnte. 1964 habe ich ihn kennengelernt. Billy war mit seinem Cadillac durch eine kleine Seitenstraße in Ilium gefahren, als ihm plötzlich ein Haufen von Jungen und Fahrrädern den Weg versperrte. Es fand nämlich gerade eine Versammlung statt. Die Jungen wurden von einem Mann mit Vollbart ausgeschimpft. Trouts paranoides Gesicht kam Billy fürchterlich bekannt vor. Ich hatte es ja auf den Klappen vieler seiner Bücher gesehen. Als Billy aber in einer Gasse seiner Heimatstadt auf dieses Gesicht traf, konnte er es nicht direkt zuordnen. Ich vermutete, diesem durchgeknallten Messias irgendwo in Dresden begegnet zu sein. Trout hatte definitiv etwas von einem Kriegsgefangenen. Ich will euch einen kleinen Ansporn geben. Derjenige, der in den nächsten 2 Monaten die meisten Sonntagsabos verkauft, wird einen gottverdammten Wochenendausflug nach Martha's Vineyard geschenkt bekommen. Mit allem Drum und Dran. Für sich und seine Eltern. Und so weiter. Einer der Zeitungsjungen war in Wirklichkeit ein Zeitungsmädchen. Sie war Feuer und Flamme. Mr. Trout, wenn ich gewinne, kann ich dann auch meine Schwester mitnehmen? Auf gar keinen Fall. Glaubst du denn, das Geld wächst auf Bäumen? Trout hatte übrigens tatsächlich ein Buch über einen Geldbaum geschrieben. Die Blätter waren 20-Dollar-Scheine. Die Blüten waren Pfandbriefe. Die Früchte, die er trug, waren Diamanten. Die Menschen, die er anzog, brachten sich über seinen Wurzeln gegenseitig um und waren guter Dünger. Wie das so ist. Billy Pilgrim parkte seinen Cadillac in der Gasse und wartete, bis die Versammlung vorbei war. Als sich der Haufen auflöste, blieb ein Junge zurück, mit dem sich Trout noch auseinandersetzen musste. Ich schmeiß hin, Mister. Die Arbeit ist zu hart. Dazu sind es zu viele Stunden. Und die Bezahlung ist echt mies. Trout war beunruhigt. Denn wenn der Junge hinschmiss, musste er selbst die Route übernehmen, bis er einen anderen Idioten gefunden hatte. Ha! Was bist du überhaupt für einer? Bist du ein Wunderknabe ohne Mumm? Auch das war ein Buchtitel von Trout. Wunderknabe ohne Mumm. Der Roman handelt von einem Roboter mit Mundgeruch, der erst beliebt wurde, als seine Halitose geheilt wurde. Was die Geschichte, die 1932 geschrieben wurde, so bemerkenswert machte, war die Tatsache, dass sie den breiten Einsatz von Napalm gegen Menschen voraussagte. Es wurde von Flugzeugen auf sie abgeworfen. Die Abwürfe besorgten Roboter. Sie hatten weder ein Gewissen noch die Schaltkreise, die nötig waren, um sich vorzustellen, wie es den Menschen unten auf der Erde erging. Trouts führender Roboter sah wie ein Mensch aus. Er durfte sich unterhalten und tanzen und so weiter. Und auch mit Mädchen ausgehen. Niemand nahm ihm übel, dass er Napalm auf Menschen abwarf. Nur seine Halitose verziehen sie ihm nicht. Doch als er das in Ordnung brachte, wurde er freundlich in die menschliche Gemeinschaft aufgenommen. Junge, weißt du, wie viele Millionäre in ihrer Jugend Zeitungen ausgetragen haben? Schon klar. Aber die haben bestimmt schon nach einer Woche hingeschmissen. So eine verdammte Verarschung ist das. Der Junge warf Trout die gepackte Zeitungstasche vor die Füße. Obendrauf lag das Kundenverzeichnis. Also musste Trout diese Zeitungen nun selbst austragen. Er besaß nicht einmal ein Fahrrad. Und er hatte schreckliche Angst vor Hunden. Als Trout mit düsterer Miene die Tasche über seine Schulter schwang, ging Billy Pilgrim auf ihn zu. Mr. Trout? Ja? Sind Sie Kilgore Trout? Ja. Wollen Sie sich wegen der Zeitungslieferungen beschweren? Sie haben doch selbst gesehen, wie diese Rotzlöffel sind. Kilgore Trout, der Schriftsteller. Der was? Ah, es gibt einen Schriftsteller, der heißt Kilgore Trout. Tatsächlich? Sie haben noch nie von ihm gehört? Keiner hat je von ihm gehört. Billy half Trout, die Zeitungen auszutragen. Er fuhr ihn in seinem Cadillac von Haus zu Haus. Ich bin noch nie einem Fan begegnet. Wie auch. Nie ist eins meiner Bücher beworben, rezensiert oder zum Verkauf angeboten worden. In all den Jahren habe ich immer nur am offenen Fenster gestanden, um mich der Welt an die Brust zu werfen. Sie haben doch sicher Briefe bekommen. Ich selbst habe oft das Bedürfnis gehabt, Ihnen zu schreiben. Einen einzigen. Er war geisteskrank. Der Mann meinte, ich solle Weltpräsident werden. Es stellte sich heraus, dass der Absender des Briefes Elliot Rosewater war, Billys Freund aus der Veteranenklinik bei Lake Placid. Billy erzählte Trout von Rosewater. Mein Gott, und ich habe gedacht, er ist bestimmt erst 14. Ein erwachsener Mann. Im Krieg war er Captain. Er schreibt aber wie ein 14-Jähriger. Billy lud Trout zu seinem Hochzeitstag 2 Tage später ein. Die Party war bereits in vollem Gange und Trout stand schnittchenessend in Billys Esszimmer. Er hatte den Mund voll mit Frischkäse und Lachsrogen und unterhielt sich mit der Frau eines Optikers. Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht. Deshalb muss ich Sie fragen, welches von den Büchern, die Sie geschrieben haben, ist das berühmteste? Es handelt von der Beerdigung eines französischen Kochs. Klingt interessant. Alle berühmten Köche der Welt sind da. Das ist eine sehr schöne Begräbnisfeier. Unmittelbar, bevor der Sarg geschlossen wird, streuen die Trauernden Petersilie und Paprika auf den Verstorbenen. Ist das wirklich passiert? Selbstverständlich ist das passiert. Denn wenn ich etwas schreiben würde, das nicht wirklich passiert ist und das dann verkaufen wollte, würde ich ja ins Gefängnis kommen. Das ist nämlich Betrug. Stimmt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Es ist wie bei der Werbung. Da muss man auch die Wahrheit sagen, sonst kriegt man Ärger. Ganz genau. Da gelten die gleichen Gesetze. Könnte es sein, dass Sie eines Tages uns in einem Buch verarbeiten? Alles, was mir passiert, kommt in meine Bücher. Da muss ich aber aufpassen, was ich sage. In der Tat. Und ich bin nicht der Einzige, der zuhört. Gott hört auch mit. Und am Tag des jüngsten Gerichts wird er Ihnen alles, was Sie gesagt und getan haben, noch einmal vor Augen führen, wenn sich dann herausstellt, dass es böse Dinge sind. Statt gute, dann haben Sie ein Problem. Was? Und Sie werden für alle Zeiten im Feuer schmoren. Bitte? Sie werden im Feuer schmoren. Und der Schmerz wird nie nachlassen. Aber... Die arme Maggie wurde ganz grau. Auch das glaubte sie und sie war wie gelähmt. Ein Lachsei flog, während er laut auflachte, aus Trouts Mund und landete in Maggies Ausschnitt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir wollen jetzt auf das Wohl von Billy und Valencia, die ihren Hochzeitstag feiern, anstoßen. Wie vereinbart stimmten die Fabs, das Barbershop-Quartett, der Optiker, das Lied, die alten Kumpanen an. Die Gäste tranken und Billy und Valencia strahlten und legten die Arme umeinander. Die Augen der Anwesenden glänzten. Mein Gott, was würde ich drum geben, die alten Kumpane zu sehen? Hieß es in dem Lied und so weiter. Und etwas später hieß es: Lebt wohl, ihr Kumpels, ihr Liebchen von einst. Gott segne euch. Und so weiter. Billy Pilgrim war selbst überrascht, dass ihn das Lied und der Anlass so aufwühlten. Ich habe niemals irgendwelche Kumpane, Kumpels oder Liebchen gehabt. Und doch vermisse ich sie nun. Als das Quartett langsame, quälende Akkorde ausprobierte, löste das bei Billy starke psychosomatische Reaktionen aus. Ich schmecke... Limonade. Sein Gesicht verzerrte sich grotesk, als hätte man ihn wortwörtlich auf die Folterbank gespannt. Er bot einen derart seltsamen Anblick, dass sich mehrere Gäste besorgt äußerten. Billy hat vielleicht einen Herzinfarkt. Ist alles in Ordnung? Gott. Oh Gott, Billy. Ja. Du bist ja ganz bleich. Ja, alles in Ordnung. Und das war es auch. Abgesehen von der Tatsache, dass er keine Erklärung dafür finden konnte, warum ihn das Lied so heftig gerührt hatte. Du hast ausgesehen, als wäre dir ein Gespenst über den Weg gelaufen. Nein. Darf ich mal raten? Sie haben durch ein Zeitfenster gesehen. Ein was? Er hat ganz plötzlich die Vergangenheit gesehen. Oder die Zukunft. Habe ich recht? Nein. Haben Sie mal versucht, einen Wandspiegel auf den Boden zu legen und einen Hund darauf zu stellen? Nein. Der Hund guckt runter und merkt auf einmal, dass unter ihm nichts ist. Er denkt, dass er in der Luft steht. Er springt wie ein Flitzebogen, Wirklich? Und genau so haben Sie eben ausgesehen, als hätten Sie in dem Augenblick verstanden, dass Sie in der Luft stehen. Noch einmal sang das Barbershop. Wieder wurde Billy emotional auf die Folter gespannt. Seine Empfindungen waren eindeutig mit diesen vier Männern verbunden, nicht mit den Liedern, die sie sangen. Billy wurde innerlich in Stücke gerissen. Dad's got the farmer, we all know well, if it don't turn around, she's gone to hell. Und so weiter. Endlich fiel ihm ein, woran das Quartett ihn erinnerte. In der Nacht, als Dresden zerstört wurde, waren wir unten im Fleischkeller. Über uns die dumpfen Einschläge, wie die Schritte von Giganten. Stabbrandbomben. Es nahm überhaupt kein Ende. Der Fleischkeller war ein sehr guter Luftschutzraum. Nichts konnte passieren. Nur die Kalkfarbe bröselte hin und wieder herab. Niemand war dort unten außer uns Gefangenen, den vier Wachen und ein paar ausgeweideten Tierkadavern. Die übrigen Wachen hatten an dem Tag etwas früher Feierabend gemacht, um die Annehmlichkeiten ihrer Dresdner Häuser zu genießen. Sie wurden alle mit ihren Familien getötet. Wie das so ist. Auch die Mädchen, die sie nackt gesehen hatten, wurden alle getötet. Sie waren in einem weniger tiefen Luftschutzraum in einem anderen Teil des Viehhofs untergebracht. Wie das so ist. Einer der Wachleute ging immer wieder die Treppe hinauf, um nachzusehen, wie es draußen aussah. Da draußen ist ein Feuerschlund. Wenn er wieder unten war, flüsterte er mit den anderen Wachen. Dresden ist eine einzige riesige Flamme. Eine Flamme? Ja, eine Flamme. Und diese Flamme verschlingt alles Organische, alles, was irgendwie brennbar ist. Erst am Mittag des folgenden Tages war die Gefahr so weit gebannt, dass die Amerikaner und ihre Wachen den Luftschutzraum verlassen konnten. Der Himmel ist noch schwarz vor Rauch. Die Sonne ein winziger, grimmiger Knopf. Dresden glich einer Mondlandschaft. Die Stadt bestand nur noch aus Mineralien. Die Steine sind heiß. Alle Bewohner des Viertels waren tot. Wie das so ist. Die Wachen rückten instinktiv zusammen. Sie verdrehten die Augen und erprobten erst einen, dann einen anderen Gesichtsausdruck. Ihre Münder standen weit offen, aber sie sagten nichts. Sie sahen aus wie ein Barbershop-Quartett in einem Stummfilm. Es war, als würden sie singen: Lebt wohl, ihr Kumpels, ihr Liebchen von einst. Gott segne euch. Erzähl mir eine Geschichte. Montana Wild Hack und Billy Pilgrim lagen im Trelfamadorischen Zoo zusammen im Bett. Die Kuppel war abgedeckt, sie waren ungestört. Montana, die im sechsten Monat schwanger war, war dick und rotwangig und ein wenig faul, sodass sie von Billy hin und wieder kleinere Gefälligkeiten verlangte. Immerhin kann sie mich nicht losschicken, um Eis oder Erdbeeren zu besorgen. Denn die Atmosphäre außerhalb der Kuppel bestand aus Cyanid. Zudem gibt es im Umkreis von Millionen von Lichtjahren weder Erdbeeren noch Eis. Erzähl mir eine Geschichte, Billy, mein Junge. Dresden wurde in der Nacht des 13. Februar 1945 zerstört. Am nächsten Tag kamen wir aus unserem Luftschutzraum. Er erzählte Montana von den vier Wachen, die in ihrer Verwunderung und Trauer einem Barbershop-Quartett ähnelten. Er erzählte ihr von den Gebäuden des Schlachthofs. Keines hatte mehr Dächer oder Fenster. Und er berichtete von den kleinen, verkohlten Holzscheiten, die überall herumlagen. Menschen, die in den Feuersturm geraten waren. Wie das so ist. Billy erzählte ihr, was aus den Gebäuden geworden war, die einst eine Art Klippe um den Schlachthof herum gebildet hatten. Sie waren dem Erdboden gleichgemacht. Ihr Holz war verschlungen, die Mauern krachend ineinander gestürzt. Alles hatte sich zu sanften, anmutigen Hügeln vereint. Es glich einer Mondlandschaft. Und wir Überlebenden waren gezwungen, über die zahlreichen Hügel dieser Mondoberfläche zu klettern. Aus der Ferne betrachtet waren die Hügel sanft. Doch merkten wir bald, dass die Kanten und Abbrüche tückisch und oft instabil waren. Sie waren zu heiß, um sie anzufassen und konnten, wenn man gewisse wichtige Steine bewegte, jeden Augenblick zusammenstürzen, um niedrigere, festere Hügel zu bilden. Es wurde kaum gesprochen, als wir diesen Mond erkundeten. Nichts, was man hätte sagen können, wäre der Situation gerecht geworden. Eins war klar. Es war die Absicht gewesen, jeden, wirklich jeden Bewohner der Stadt zu töten, egal, um wen es sich handelte. Und wenn es noch jemanden gab, der sich in ihr bewegte, so verwies er auf einen Fehler im System. Menschen waren auf diesem Mond nicht vorgesehen. Amerikanische Jagdflugzeuge flogen unter dem Rauch heran, um zu überprüfen, ob sich noch etwas bewegte. Sie entdeckten Billy und die anderen, die dort unten liegen. Flugzeuge beschossen uns mit Maschinengewehren, aber die Kugeln verfehlten ihr Ziel. Dann sahen sie unten am Flussufer ein paar Menschen, die sich auch noch rührten und beschossen die. Einige wurden getroffen, wie es so ist. Warum haben sie das getan? Der Zweck des Ganzen war, den Krieg schneller zu beenden. Billys Geschichte endete merkwürdigerweise in einem Vorort, der von Feuer und Bomben verschont geblieben war. Wir erreichten bei Einbruch der Nacht ein offenes Gasthaus. Kerzen brannten. Im Erdgeschoss flackerte Feuer in drei offenen Kaminen. Leere Tische und Stühle standen bereit, um alle, die eintraten, aufzunehmen. Es gab dort einen blinden Wirt und eine sehende Frau. Sie besorgte die Küche mit ihren zwei jungen Töchtern, die auch als Kellnerinnen und Zimmermädchen arbeiteten. Sie wussten bereits, dass von Dresden nichts übrig war. Woher? Wer Augen hatte, der hatte es endlos brennen sehen und wusste, dass er sich am Rand einer Wüste befand. Und doch hatten sie geöffnet? Ja. Sie hatten die Gläser gespült und die Uhren aufgezogen und die Feuer geschürt. Und sie hatten geduldig gewartet, um zu sehen, wer kommen würde. Aber ein richtiger Flüchtlingsstrom kam nicht mehr aus Dresden. Die Uhren tickten, die Kaminfeuer knisterten, die durchscheinenden Kerzen tropften. Und dann klopfte es an der Tür und vier Wachsoldaten und 100 amerikanische Kriegsgefangene standen davor. Kommt ihr aus der Stadt? Ja. Kommen noch mehr Leute? Wir haben unterwegs keinen lebenden Menschen gesehen. Die Amerikaner können die Nacht in meinem Stall verbringen. Er gab uns Suppe und Muckefuck und ein wenig Bier. Später kam er in den Stall, um zu hören, wie wir uns im raschelnden Stroh schlafen legten. Gute Nacht, Amerikaner. Schlaf gut. Und so verlor Billy Pilgrim seine Frau Valencia. Er lag bewusstlos im Krankenhaus in Vermont, nachdem das Flugzeug am Sugarbush Mountain abgestürzt war. Und Valencia, die von dem Absturz erfahren hatte, fuhr mit dem Cadillac Eldorado Coupe de Ville von Ilium zum Krankenhaus. Valencia war völlig aufgelöst. Und auf der Fahrt heulte sie so sehr, dass sie die Autobahnabfahrt verpasste. Sie trat auf die Bremse und ein Mercedes krachte ihr hinten drauf. Niemand wurde verletzt. Dem Mercedes fehlte nur ein Scheinwerfer, aber das Heck des Cadillac war der feuchte Traum eines Karosseriespezialisten. Kofferraum und Kotflügel eingeknickt, die Heckscheibe von Rissen durchzogen, die Auspuffanlage auf dem Asphalt. Mrs., ist alles in Ordnung mit Ihnen? In Ordnung? In Ordnung? Mein Mann liegt im Krankenhaus im Sterben. Er ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Ich kann mich jetzt leider nicht um Sie kümmern. Hey, warten Sie doch, bleiben Sie doch stehen. Moment. Damit legte sie den Gang ein und fuhr über den Mittelstreifen davon. Der Auspuff blieb liegen. Als sie am Krankenhaus ankamen, liefen die Menschen zu den Fenstern, um zu sehen, woher der Lärm kam. Der Cadillac, dessen Schalldämpfer fehlten, klang wie ein schwerer, zerschossener Bomber, der sich mit Ach und Krach zur Basis rettet. Valencia stellte den Motor ab und sackte gegen das Lenkrad. Ein Arzt und eine Krankenschwester kamen herausgelaufen, um zu sehen, was los war. Die arme Valencia hatte vom Kohlenmonoxid überwältigt das Bewusstsein verloren. Sie war himmelblau. Eine Stunde später war sie tot, wie das so ist. Billy bekam von all dem nichts mit. Er träumte und reiste durch die Zeit und so weiter. Billy teilte sein Zimmer mit einem Historiker aus Harvard, Professor Bertram Copeland Rumford. Rumford konnte Billy nicht sehen. Billy war von weißen Leinwandschirmen auf Gummirädern umgeben, aber sehr wohl hören, wenn dieser von Zeit zu Zeit mit sich selbst sprach. Rumford hatte einen Skiunfall gehabt, sein linkes Bein war gebrochen und steckte in einem Streckverband. Er war 70 Jahre alt, besaß aber den Körper und Geist eines halb so alten Mannes und er war gerade mit seiner fünften Frau, Lily, auf Hochzeitsreise. Lily war 23 und hatte als Go-Go-Girl gearbeitet, als Rumford sie entdeckte und beschloss, sie zu seiner Frau zu machen. Ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als der Tod der armen Valencia festgestellt wurde, kam besagte Lily mit einem Stapel Bücher ins Zimmer. Rumford arbeitete an einer Geschichte des amerikanischen Fliegerkorps im Zweiten Weltkrieg und darum hatte er seine junge Frau nach Boston geschickt, ihm sein Arbeitsmaterial zu holen. Jungs! Geht ohne mich weiter. Hat der mich erschreckt? Er macht mir Angst. Ach, und mich langweilt er zu Tode. Er tut im Schlaf nichts anderes, als sich zu ergeben und zu entschuldigen und zu betteln, dass man ihn in Ruhe lassen soll. Selbst aus einer Banane ließe sich ein besserer Mann als dieser schnitzen. Rumford war Brigadegeneral, Reservist der Air Force und ihr offizieller Geschichtsschreiber. Er war Professor und Autor von 26 Büchern, ein Multimillionär von Geburt an und einer der besten Regattasegler aller Zeiten. Sein bekanntestes Buch handelte von Sex und sportlicher Verausgabung bei Männern über 65. Unter den Dingen, die Lilly Rumford in Boston hatte besorgen sollen, war die Ansprache, in der Präsident Harry S. Truman der Welt verkündete, dass eine Atombombe auf Hiroshima abgeworfen worden war. Hast du sie gelesen? Nein. Sie konnte nicht gut lesen, was einer der Gründe dafür war, dass sie keinen Schulabschluss hatte. Dann setz dich hin und lies sie jetzt. Er wusste nicht, dass sie Schwierigkeiten mit dem Lesen hatte. Er wusste überhaupt sehr wenig über sie, nur, dass sie ein weiterer öffentlicher Beweis dafür war, dass er ein Superheld war. Also setzte sich Lilly stotternd an das Truman-Ding. Vor 16 Stunden hat ein amerikanisches Flugzeug eine einzige Bombe über Hiroshima abgeworfen. Einem wichtigen japanischen Militärstützpunkt. Diese Bombe war stärker als 20.000 Tonnen. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in destruction. It is an atomic bomb. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. And we have won. Und so weiter. Später an diesem Tag kam Billys Tochter Barbara herein. Sie war ganz benebelt. Sie hat denselben glasigen Blick wie Edgar Derby, kurz bevor er in Dresden erschossen wurde. Die Ärzte hatten ihr Tabletten gegeben, damit sie weiter funktionierte, Papa. Obwohl ihr Vater um sein Leben rang und ihre Mutter tot war. Wie das so ist. Aber Billy war 30 Jahre weit weg. Er war 16 und befand sich im Jahr 1938. Er saß gerade im Wartezimmer eines Arztes. Mit einem entzündeten Daumen. Es wartete nur noch ein weiterer Patient. Ein sehr alter Mann. Verzeihung. Der alte Mann wurde von Blähungen geplagt. Ach je. Ich wusste, dass es schlimm sein würde, alt zu sein. Aber dass es so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Billy Pilgrim öffnete im Krankenhaus von Vermont die Augen. Er wusste nicht, wo er sich gerade befand. Papa. Sein Sohn Robert sah ihn an. Sie hatten Doktor, ihn aus Vietnam eingeflogen. Kennt mich mein Vater überhaupt? Doch, doch. Aber vielleicht müssen wir ihn nochmal operieren, um die Blutzufuhr zu seinem Gehirn zu verbessern. Billy hatte nicht viel gesagt, seit er aus dem Koma aufgewacht war. Und er hatte die Nachricht, dass Valencia gestorben war, noch nicht kommentiert. Weshalb man davon ausging, dass er praktisch nichts wahrnahm. Besonders Professor Rumford war diesbezüglich rücksichtslos. Gehirn, Gehirn. Da ist überhaupt nichts mehr. Warum lassen Sie ihn nicht einfach sterben? Weiß nicht. Das ist doch kein Mensch mehr. Ärzte sind für Menschen zuständig. Sie sollten ihn an einen Tierarzt überweisen. Oder an einen Baumarzt. Die wüssten schon, was mit ihm anzufangen. Guck ihn dir doch an. Weiß nicht. Einmal sprach Rumford mit Lilly über den Angriff auf Dresden. Billy hörte die ganze Zeit mit. Dresden ist ein Problem. Warum? Der Angriff auf Dresden ist eigentlich ein durchschlagender Erfolg gewesen. Kommt aber in der offiziellen amerikanischen Geschichtsschreibung praktisch nicht vor. Das Ausmaß des Erfolgs ist nach dem Krieg viele Jahre vor unserem Volk geheim gehalten worden. Für die Deutschen war es natürlich kein Geheimnis und auch nicht für die Russen, die Dresden nach dem Krieg besetzten und noch immer in Dresden sind. Warum haben sie es dann so lange geheim gehalten? Weil sie Angst hatten, dass eine Menge Weicheier die Sache nicht mehr so toll finden könnte. Dies war der Augenblick, als sich Billy Pilgrim bemerkbar machte. Ich war da. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er da war. Dass er wo war? Weiß nicht. Wo waren Sie? Dresden. Dresden. Er leiht einfach nach, was wir gesagt haben. Er hat Echolalie. Echolalie? Eine Geisteskrankheit, bei der man Dinge unmittelbar wiederholt, die andere, gesunde Leute in der Nähe gesagt haben. Billy hatte aber keine Echolalie. Rumford hielt nur deshalb an seiner Diagnose fest, weil es weniger verstörend war. Es ist ein strategischer Gedanke, dass eine lästige Person, der man den Tod aus praktischen Gründen nur wünschen kann, an einer abstoßenden Krankheit leidet. Mehrere Stunden noch beharrte Rumford darauf, dass Billy Echolalie hatte. Sogar die Schwestern und den Arzt versuchte er von seiner Diagnose zu überzeugen. Jetzt tut er es natürlich gerade nicht. Aber sobald sie weg sind, fängt er bestimmt wieder damit an. Niemand nahm Rumford ernst. Die Belegschaft hielt Rumford ohnehin für einen fiesen alten Mann. Billy aber blieb stumm, bis am Abend die Lichter ausgeschaltet wurden und ließ noch eine ganze Zeit verstreichen, bis nichts mehr nachklang, das man hätte nachlallen können. Ich war in Dresden, als die Bomben fielen. Ich war damals Kriegsgefangener. Ehrenwort, glauben Sie mir. Müssen wir schon wieder darüber reden? Wir brauchen überhaupt nie darüber zu reden. Ich möchte nur, dass Sie es wissen. Ich war da. Mehr wurde in dieser Nacht nicht über Dresden gesprochen. Und Billy schloss die Augen und reiste durch die Zeit an einen Nachmittag im Mai. 2 Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Was ist das für eine Uhr? Das ist ein Barometer. Und wie liest man darauf die Zeit ab? Es misst die Luftdruckveränderung, nicht die Zeit. Was soll der Scheiß? Eine Uhr, die nicht die Zeit anzeigt? Billy, Lizarro und Derby, die arme Sau, fuhren in einem sargförmigen grünen Karren, den sie mit 2 Pferden in einem Vorort von Dresden gefunden hatten. Jetzt ließen sie sich von den klippklappernden Pferden durch schmale Gassen ziehen, die in der mondartigen Ruinenlandschaft freigeräumt worden waren. Wir fahren zum Schlachthof zurück. Da gibt's bestimmt noch was zu holen. Billy saß hinten in dem wackelnden Sarg. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und schnaubte zufrieden. Er war glücklich. Er fuhr nicht. Im Karren lagen Lebensmittel und Wein. Und eine Kamera, eine Briefmarkensammlung und eine ausgestopfte Eule. Sie waren in der Vorstadt, wo sie gefangen gewesen waren, in die leerstehenden Häuser eingedrungen und hatten diese und noch viele andere Dinge mitgenommen. Die Besitzer der Häuser sind geflohen, als sie hörten, dass die Russen im Anmarsch waren. Dass sie morden und rauben und vergewaltigen und alles in Brand stecken. Aber die Russen waren auch 2 Tage nach Kriegsende noch nicht angekommen. Es ist sehr friedlich in den Trümmern. Billy sah auf dem Weg zum Schlachthof nur einen einzigen Menschen. Einen alten Mann, der einen Kinderwagen schob. Er hat Töpfe und Tassen, ein Regenschirmgestell und ein paar andere Gegenstände aufgelesen. Als sie zum Schlachthof kamen, blieb Billy im Karren liegen, um sich zu sonnen. Wir ziehen noch mal los, Billy, um Beute zu machen. Später in Billys Leben sollten ihm die Trafalmadorier raten, sich auf die glücklichen Augenblicke seines Lebens zu konzentrieren, die unglücklichen unbeachtet zu lassen und die hübschen Dinge so lange zu betrachten, wie es der Ewigkeit misslang zu vergehen. Wäre diese Art der selektiven Wahrnehmung für mich möglich, hätte ich mir als meinen glücklichsten Augenblick vielleicht dieses Sonnenbadschläfchen im Pferdekarren ausgesucht. Sein Schläfchen wurde erst unruhiger, als er einen Mann und eine Frau hörte, die in herzzerreißend mitleidigem Ton auf Deutsch miteinander sprachen. Ein regelrechtes Klagelied, wie von Jesus Freunden, die gerade seinen gemarterten Leib vom Kreuz nehmen. Billy öffnete die Augen. Ein Mann und seine Frau, beide mittleren Alters, betrachteten die Pferde. Die Pferde bluten aus den Mäulern. Ja, die sind vom Zaumzeug wund. Die Hufe gebrochen. Jeder Schritt für die Pferde eine Tortur. Außerdem sind sie wahnsinnig vor Durst. Die beiden Pferdebemitleider gingen um den Karren, bis sie einen vorwurfsvoll herablassenden Blick auf Billy werfen konnten. Ausgerechnet auf Billy, der so schlaksig und schwach war, so lächerlich in seiner himmelblauen Toga und den Silberschuhen. Sie hatten keine Angst vor ihm. Sie hatten vor gar nichts Angst. Sie waren beide Ärzte. Sie hatten geholfen, Babys zur Welt zu bringen, bis die Krankenhäuser abbrannten. Was wollen Sie? Als sie hörten, dass er Englisch sprach, begannen sie sogleich, ihn wegen des Zustands der Pferde in seiner Muttersprache zu beschimpfen. Los, steigen Sie aus! Ja, gut. Und sehen Sie sich die Pferde an! Da, Tatsächlich haben wir unser Transportmittel behandelt, als wäre es nicht empfindlicher als ein Sechszylinder Chevrolet. Als Billy den Zustand seines Fuhrwerks sah, brach er in Tränen aus. Im ganzen Krieg war es das Einzige, um das ich weinen musste. Später, als er schon ein Optiker im besten Alter war, weinte er manchmal im Stillen. Ich mache aber nicht mehr diese lauten Buhu-Geräusche. Billy weinte aber eher selten. Auch wenn er oft Dinge sah, über die zu weinen sich gelohnt hätte. Und in diesem Sinne zumindest glich er dem Christkind aus dem Lied »The kettle are lowing, the baby awakes, but the little Lord Jesus, no crying he makes.« Billy reiste zurück in die Zeit, als er in Vermont im Krankenhaus lag. Das Frühstück war aufgegessen, die Tabletts waren fortgeräumt worden und Professor Rumford begann etwas widerwillig, sich für Billy als Menschen zu interessieren. Rumford stellte Billy einige schroffe Fragen und überzeugte sich, dass Billy tatsächlich in Dresden gewesen war. Er fragte Billy, wie es dort war, und Billy erzählte ihm von den Pferden und dem Ehepaar. Wir spannten also die Pferde aus, aber die Pferde rührten sich nicht von der Stelle. Ihre Füße schmerzten so sehr. Und dann kamen die Russen auf Motorrädern und sie verhafteten uns alle. Nur nicht die Pferde. Zwei Tage später wurde Billy an die Amerikaner übergeben, die ihn auf einem sehr langsamen Frachter in die Heimat zurückbrachten. Es ging nicht anders. Was? Die Zerstörung von Dresden. Ich weiß. So ist das im Krieg. Ich weiß. Ich beklag mich nicht. Es muss die Hölle gewesen sein da unten. War es auch. Die Männer, die es durchziehen mussten, können einem leid tun. Tun sie mir auch. Das muss sie ziemlich mitgenommen haben, da unten in Dresden. Es war in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Und jeder muss einfach das tun, was er tut. Das habe ich auf Tralfamador gelernt. Später an diesem Tag kam Billy Pilgrims Tochter und nahm ihn mit nach Hause. Sie brachte ihn in seinem Haus ins Bett. Eine Krankenpflegerin war auch da. Billy durfte eine ganze Zeit lang nicht zur Arbeit gehen. Er durfte nicht einmal das Haus verlassen. Er stand unter Beobachtung. Als die Pflegerin einmal nicht aufpasste, schlich Billy aus dem Haus und fuhr nach New York. Ich werde im Fernsehen auftreten. Ich werde der Welt erzählen, was ich auf Tralfamador gelernt habe. Billy Pilgrim checkte in einem Hotel in der 44. Straße ein und spazierte anschließend zum Times Square hinüber. Dort betrachtete er die Auslage einer ziemlich zwielichtigen Buchhandlung. Bücher über Sex und Mord. Außerdem aber lagen hinter der von Ruß und Fliegenscheiße verdreckten Scheibe vier Taschenbücher von Billys Freund Kilgore Trout. Die Titel kenne ich noch nicht. Billy trat in die Buchhandlung und blätterte eines der Bücher durch, was niemanden zu stören schien. Die große Tafel. Er las ein paar Abschnitte und stellte plötzlich fest, dass er es doch gelesen hatte. Ja, vor Jahren schon in der Veteranenklinik. Es handelte von einem Erdling-Männchen und einem Erdling-Weibchen, die von Außerirdischen entführt wurden. Sie wurden in einem Zoo auf dem Planeten Zirkon 212 ausgestellt. Entweder kaufen oder gehen. Nicht nur glotzen und alles angrapschen. Hm? Was hast denn du da? Das gute Zeug ist hinten. Die Bücher, die sie da haben, sind nur Schaufensterdekoration. Tun sie nicht so. Sie wollen doch bestimmt was anderes. Was sie brauchen, ist hinten. Ich würde das Buch gern kaufen. Die Kasse, an der Billy auf sein Wechselgeld wartete, stand in der Nähe eines Kastens mit aussortierten Pornoheftchen. Aus dem Augenwinkel heraus las Billy den Aufmacher auf einer Titelseite. Was wurde wirklich aus Montana Wildhack? Billy schnappte sich das Heftchen. Natürlich wusste er, wo Montana Wildhack wirklich war. Sie ist noch auf Tralfamador und kümmert sich um unser Baby. Doch das Heft mit dem Titel Midnight Pussycats behauptete, sie läge einbetoniert in 30 Faden Tiefe in der San Pedro-Bucht. Wie das so ist. Billy fand das lachhaft. Hey, Mister. Immer noch ein paar richtig geile Sachen. Nur für wahre Kenner. Wenn Sie mal schauen wollen. Hier unterm Tresen. Der Verkäufer grinste vielsagend und zeigte ihm ein Foto. Die Frau mit dem Shetland-Pony. Na klar. Billy schaffte es an diesem Abend nicht ins Fernsehen, aber er schaffte es immerhin in einer Radiosendung. Ein Sender gleich neben meinem Hotel. Er fuhr einfach mit dem Aufzug zum Studio. Vor dem Eingang warteten mehrere Leute. Ah, jetzt sind wir komplett. Eine Runde Literaturkritiker dachte, Billy gehöre zu ihnen. Wir diskutieren heute die Frage, ob die Gattung des Romans tot ist oder nicht. Sie wissen doch Bescheid. Da das so ist. Billy nahm mit den anderen an einem goldbraunen Eichentisch Platz. Er hatte ein eigenes Mikrofon. Darf ich Sie nach Ihrem Namen und dem Ihrer Zeitung fragen? Billy Pilgrim von der Ilium Gazette. Billy hob gleich im allerersten Teil die Hand, kam aber nicht dran. Andere waren schneller. Der richtige Zeitpunkt, den Roman zu begraben. Die Leute sind doch gar nicht mehr in der Lage, das geschriebene Wort in aufregende Szenen in ihrem Schädel umzusetzen. Ja. Welche Funktion hat Ihrer Meinung nach dann der Roman in der modernen Gesellschaft? Er vermag es, in einem weiß gestrichenen Zimmer Farbtupfer anzubringen. Er vermag es, Blowjobs künstlerisch auszumalen. Dann durfte Billy sprechen. Und er legte mit seiner wunderschön ausgebildeten Stimme los und erzählte von den fliegenden Untertassen von Montana Wildhack und so weiter. In einer Werbepause wurde er sanft aus dem Studio geführt. Er kehrte in sein Hotelzimmer zurück, legte sich auf sein Bett und schlief ein. Er reiste zurück in die Zeit auf Trefelmador. Unter der Kuppel war künstlicher Abend. Montana gab ihrem gemeinsamen Kind gerade die Brust. Du warst schon wieder auf Zeitreise. Ich spüre das jedes Mal. Hm? Wo warst du denn diesmal? Nicht im Krieg, das spüre ich auch. In New York. Warst du im Theater? Oder im Kino? Nein. Ich bin ein bisschen über den Times Square gelaufen und habe ein Buch von Kilgore Trout gekauft. Wie spannend. Seine Begeisterung für Kilgore Trout teilte sie offenbar nicht. Sie legte das Baby an die andere Brust. Montana Wildhack trug eine Silberkette mit einem Medaillon, das zwischen ihren Brüsten lag und ein Foto ihrer alkoholkranken Mutter enthielt. Außen auf dem Medaillon waren diese Worte eingraviert. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today, June 6, 1968. Robert Kennedy wurde vorgestern erschossen. Gestern Abend ist er gestorben. Wie das so ist. Martin Luther King wurde vor einem Monat erschossen. Auch er ist gestorben. Wie das so ist. Und jeden Tag informiert mich meine Regierung über die Anzahl der Leichen, die die Militärwissenschaft in Vietnam zustande gebracht hat. Wie das so ist. Mein Vater starb vor vielen Jahren. Er starb eines natürlichen Todes. Wie das so ist. Er war ein herzensguter Mann. Und er war ein Waffennarr. Er hat mir seine Waffen hinterlassen. Sie rosten vor sich hin. Auf Trefemador interessiert man sich kaum für Jesus Christus. Der Erdling, der den trefemadorischen Verstand am meisten beschäftigt, ist Charles Darwin, der gelehrt hat, dass diejenigen, die sterben, auch zum Sterben bestimmt sind. Dass Leichen also Fortschritt bedeuten. Wie das so ist. Eine vergleichbare Vorstellung steckt im Roman Die große Tafel von Kilgore Trout. Die Lebewesen aus den fliegenden Untertassen, die Trouts Helden entführen, fragen ihn über Darwin aus. Und auch über Golf. Wenn es wahr ist, was Billy Pilgrim von den Trefalmadoriern gelernt hat, dass wir nämlich alle ewig leben, egal wie tot wir manchmal scheinen, dann freut mich das nicht übermäßig. Wenn es aber so ist, dass ich eine Ewigkeit lang diesen und jenen Augenblick besuche, da bin ich dankbar dafür, dass so viele dieser Augenblicke wirklich schön sind. Eine der schönsten der letzten Zeit war die Reise nach Dresden, die ich mit meinem alten Kriegskameraden O'Hare unternommen habe. Wir flogen mit der Maschine einer ungarischen Fluggesellschaft ab Ost-Berlin. Von Anschnallen war keine Rede, als wir losflogen. Unter uns war also Ostdeutschland, die Lichter brannten. Ich stellte mir vor, wie es wäre, Bomben auf diese Lichter abzuwerfen, auf die Dörfer und Städte. Ich reiste ins Jahr 1945 zurück, zwei Tage nachdem Dresden zerstört worden war. Billy und die anderen wurden gerade von ihren Wachen in die Ruinen geführt. Ich war dabei. O'Hare war auch dabei. Wir hatten die vergangenen zwei Nächte im Stall des blinden Wirts verbracht. Ihr werdet dort die Hacken, Schaufeln und Brecheisen nehmen und Trümmer räumen. An den größeren Straßen, die in das Trümmerfeld führten, waren Straßensperren. Deutsche wurden dort angehalten. Sie durften die Mondoberfläche nicht erkunden. Kriegsgefangene aus vielen Ländern versammelten sich an jenem Morgen an einer bestimmten Stelle in Dresden. Hier werdet ihr zuerst nach Leichen graben. Billy wurde mit einem Maori, der in Tobruk in Gefangenschaft geraten war, zum Graben eingeteilt. Der Maori war schokobraun und hatte wirbelförmige Tätowierungen auf Stirn und Wangen. Viele Löcher wurden jetzt gleichzeitig gegraben. Noch wusste niemand, was sie finden würden. Billy und der Maori und einige, die ihnen an ihrem Loch zu Hilfe gekommen waren, stießen schließlich auf eine Art Lattenrost, der sich über Felsbrocken derart verkantet hatte, dass er zufällig eine Kuppel bildete. Darunter war ein dunkler Raum. Ein deutscher Soldat stieg mit einer Taschenlampe in die Dunkelheit hinab und blieb eine ganze Zeit lang unten. Als er schließlich wieder auftauchte, berichtete er seinem Vorgesetzten, der oben am Rand der Grube stand. Dutzende von Leichen sitzen auf Bänken. Keine Erkennungsmarken. Wie das so ist. Ihr werdet jetzt die Öffnung vergrößern, eine Leiter in das Loch stellen und die Leichen herausholen. Das war die erste Leichenmine von Dresden. Nach einer Weile waren hunderte dieser Leichenminen in Betrieb. Anfangs stanken sie noch nicht, sie waren wie Wachsfigurenkabinette. Aber dann verwesten die Leichen und lösten sich auf. Und es stank nach Rosen und Senfgas, wie das so ist. Der Maori, mit dem Billy zusammengearbeitet hatte, erstickte an seinem eigenen Würgen, als er heruntergeschickt wurde, um in dem Gestank zu arbeiten. Er musste so oft kotzen, dass er sich innerlich in Stücke riss, wie das so ist. Also begann man anders vorzugehen. Die Leichen wurden nicht mehr heraufgebracht. Sie wurden von Soldaten mit Flammenwerfern an Ort und Stelle eingeäschert. Die Soldaten stellten sich an die Eingänge der Luftschutzkeller und schickten von oben das Feuer hinein. Irgendwo dazwischen wurde der Lehrer Edgar Derby, die arme Sau, mit einem Teekessel ertappt, den er aus den Katakomben mitgenommen hatte. Er wurde wegen Plünderung verhaftet. Er wurde verurteilt und erschossen. Wie das so ist. Und irgendwo dazwischen war dann Frühling. Die Leichenminen wurden geschlossen. Die Soldaten gingen fort, um gegen die Russen zu kämpfen. In den Vororten gruben Frauen und Kinder Schützenlöcher. Billy und der Rest seiner Gruppe wurden außerhalb der Stadt in einem Stall eingesperrt. Und eines Morgens standen sie auf und stellten fest, dass die Tür nicht mehr abgeschlossen war. Der Zweite Weltkrieg in Europa war zu Ende. Billy und die anderen traten hinaus auf die schattige Straße. Die Bäume schlugen schon aus. Nichts rührte sich dort draußen, es gab keinerlei Verkehr. Nur ein einziges Fahrzeug stand da. Ein zurückgelassener Karren mit zwei Pferden. Der Karren war grün und sargförmig. Vögel zwitscherten. Und ein Vogel sagte zu Billy Pilgrim: Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. Ein Pflichttanz mit dem Tod. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Vonnegut. Aus dem Amerikanischen von Gregor Henz. Zweiter Teil, Aschenputtel. Es sprachen Erzähler Bernhard Schütz, Billy Pilgrim, Kilian Land, sowie Jonathan Berlin, Johann von Bülow, Inga Busch, Gisa Flake, Robert Galinowski, Christopher Heißler, Nico Holonitsch, Felix von Manteuffel, Henning Nören, Mira Partecke, Frauke Pohlmann, Michael Rotschopf, Mandy Rutzki, Lukas Rüppel, Udo Schenk und Oliver Stokowski. Ton und Technik: Peter Harsch, Thomas Monajan, Alexander Notny und Robert Stokowi. Regieassistenz: Cordula Dick-Mais. Musik: Peter Harsch. Als Voreid Bastards: Jan Severin Irsch und Heiko Reich. Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Dramaturgie: Andrea Oetzmann. Produktion: Südwestrundfunk 2018. Redaktion: Andrea Oetzmann.